Ja, herzlich willkommen zum Genusscast. Hallo Maha. Hallo Heckbeat. Heute ist der 5. Juli 2022. Wir sitzen im schönen Phonodrom. Das Wetter ist herrlich. Wir haben lange nicht mehr gepodcastet. Genau. Ich habe mich sehr darauf gefreut, dass wir heute endlich mehr podcasten. Ich auch. Ja, und wir haben uns den Jahrgang 2021 vorgenommen. Das klingt jetzt altmodisch, aber der kommt halt jetzt erst. Und zwar kommt er zuerst natürlich mit dem Weißwein. Und das sind dann auch oft gute Sommerweine. Das heißt, wir haben gerade die neuen Sommerweine bekommen. Das Paket, das eine Paket, es geht um zwei Pakete. Das eine Paket kam jetzt auch erst an vor zwei Wochen. Und das andere Paket kam schon etwas länger an. Und es geht um den Jahrgang 2021, obwohl ich jetzt bei den Recherchen festgestellt habe, obwohl das im Paket 2021 war, der erste Wein, wenn man nachrecherchiert im Internet, ist das ein Cuvée, also auf der Flasche steht kein Jahrgang. Die Recherche zeigt dann die gleiche Flasche mit dem Jahrgang 2020. Also da kann man es nicht genau sagen bei dem Cuvée. Das ist auch ein Secco. Das ist also nochmal was Besonderes. Mhm. Und dann haben wir drei Weine, wo wirklich auch das Jahr draufsteht. Also nicht nur im Paket 2021, sondern das ist 2021. Und zwar alles natürlich deutsche Weine, weil das sonst zu kompliziert wird mit der Beschreibung des der Witterungsbedingungen. Habe ich mich hier auf deutsche Weine beschränkt, obwohl das eine Paket auch noch einen französischen enthielt. Mhm. Aber ich habe gedacht, wir sprechen lieber über deutsche Weine. Ja, einfach weil man dann einen besseren Überblick bekommen kann über das Klima. Das ist zwar auch nicht überall in Deutschland gleich, aber so allgemeine Tendenzen zeigen sich ja doch. Ja, man hat ja auch gelesen in der Fachpresse, dass der 2021er Jahrgang doch ein sehr, sehr guter Jahrgang sein wird. Schreiben die eigentlich immer. Ja, natürlich. Warum auch nicht? Die Fachpresse ist nämlich auch diejenige, gehört zu denen, die was verkaufen wollen. Das ist auch korrekt, genau. Ja. Aber, ich habe, wie gesagt, im Süden Deutschlands, also in der Pfalz, habe ich natürlich den lokalen Radiosender, die lokalen Käseblätter natürlich auch hier im Blick mit rund um die Weinentwicklung. Da gibt es zwei Trends. Ein Trend ist, ab 2021, die Pfälzer Weine werden teurer im Allgemeinen. Also sind ja, glaube ich, für die Qualität, was man bekommt, international noch relativ günstig, leider. Oder so leider. Leider gut. Aber auch da, man merkt, die Qualität ist also wirklich fast kaum zu toppen. Und die Lagen sind echt, brauchen sich auch nicht zu verstecken. Und natürlich auch da, die Kosten gehen auch nach oben. Ne? Mit wenn man natürlich mehr handwerklich Wein herstellt, weniger. Auf Dinge einfach auch verzichtet und auch da sich mehr um seinen Weinberg sorgt, um die Natur außenrum, werden natürlich die Kosten auch höher. Aber auch die Witterungsverhältnisse in der Pfalz waren ja 2021 auch sehr ideal und dementsprechend Nicht für alle, das stimmt. Es gab viel Feuchtigkeit 2021 und da hatten einige mit dem falschen Mehltau zu kämpfen. Genau. Und das ist natürlich dann schon schwierig, weil es zum Teil schon Ausfälle, Ernteausfälle gab. Natürlich, die gab es. Und das darf man nicht vergessen. Genau, aber ganz klassische Gewinner sind auch säurehaltige, durch diese viel Niederschlag auch, also gerade säurebetonte oder sehr stark säurehaltige Weißweine, wie zum Beispiel der Riesling, ist ein Gewinner aus diesem. Ja, der Riesling ist auf jeden Fall ein Gewinner. Und das lag auch vor allen Dingen daran, das steht ja auch überall in der Presse, die haben teilweise voneinander abgeschrieben, am Wonnemonat September. Ja. weil im September eben plötzlich noch viel Wärme war, viel Sonne und kühle Nächte. Genau. Das hat halt bestimmte Vorteile, nämlich, dass sich sozusagen die Ernte dann noch mal ein bisschen rauszögert. Genau. Wenn man das länger hängen lassen kann, ohne dass irgendwie was verkommt. Das ist natürlich auch mal der Punkt. Und das hat dann dazu geführt, dass man dann doch ein Tick später geerntet hat und dadurch vielleicht auch durch die viele Sonne natürlich auch nochmal entsprechend Zugewinn am Mostgewicht hat. Genau. Also mehr Restzucker, das werden wir dann auch noch sehen. Und das macht natürlich die Weine dann sehr harmonisch, weil auf der einen Seite die Säure da ist, auf der anderen Seite aber auch noch Restzucker. Genau, auch wenn du so länger hängen lässt, quasi bilden sich noch mehr Aromen, sind trotzdem noch säurebetont, die Weine. Mhm. Und auch allgemein, ja, genau. Ja, so ist das. Und man hat sogar festgestellt, dass die Ernte trotz der Ausfälle, es kam ja noch ein anderer Grund für Ausfälle, wenn man jetzt das bundesweite Feld betrachtet, dann gab es aber trotzdem eine leichte Steigerung von 3%. Ja. Und die anderen Ausfälle, die können wir noch nicht besprechen, weil es da vor allen Dingen um Rotwein geht, war natürlich die Überflutung an der Ahr. Ja. Die natürlich dazu geführt hat, dass es dann doch zu Ernteausfällen gekommen ist. Man hat natürlich da versucht, so viel zu retten, wie eben geht. Und da gab ja auch eine große Solidarität, auch unter den Winzern. Wie dann dieser gerettete Wein sein wird, da es sich da ja vor allen Dingen um Rotwein handelt, werden wir dann noch sehen. Mhm. Ich bin auch gespannt. Das ist bei mir gerade, achso, Internetschwank habe ich gerade. Mhm. Ja. Das ist, glaube ich, aber das Internet hier vorne im Studio, was hier gerade Problemchen macht. Das sollte natürlich nicht sein. Ja. Ich habe gerade Pingzeiten wie bis zum Mars. Mhm. Okay, aber ist ja für unseren Podcast erstmal nicht so stark relevant. Ja, ist nicht so relevant. Wir können auch erstmal ohne Internet hier leben. Genau. Genau, vor allen Dingen, weil wir uns ja vorbereitet haben. Genau, und auskennen. So, jetzt ist die Frage, und das frage ich dich als Weinkenner. Sollen wir mit dem geschmacklich am wenigsten auffälligen Wein? Warum hast du einen Chardonnay dabei? Ja, ist ein Chardonnay dabei. Ja, siehst du. Anfangen? Ja. Oder wollen wir, was ja aufgemacht wird, mit dem Secco anfangen? Also ich würde ehrlich gesagt mit dem Secco anfangen. Ja. Wir haben ja genug zum Neutralisieren da. Genau. Und würden uns dann quasi von der Perlweinebene dann runter wieder auf die Traditionsweine. Wobei der Secco kein Perlwein ist. Er gilt nicht als Perlwein, soweit ich weiß. Ich glaube. Obwohl er Gas enthält. Ja. Das Besondere, was ist das Besondere am Secco? Am Secco, dass er halt weniger, er hat weniger Druck und ist meistens auch keine Flaschengärung oder beziehungsweise Kohlensäure wird zugesetzt. Genau. Wird nicht natürlich im Gärprozess erzeugt. Die Kohlensäure wird im Gärprozess erzeugt, aber wird, also ist die Kohlensäure, die bei der Gärung entsteht, sie wird nur hinterher zugesetzt. Genau, so nicht, genau. Sie entsteht nicht durch in der Flasche. Genau. So. Ja, also man nimmt die eigene Kohlensäure, also jetzt nicht irgendwie aus der Kohlensäurepatrone, also es ist nicht wie Soda so, genau, hier Plus, genau, ja. Sondern es wird einfach bei der Gärung entstehende Kohlensäure wird aufgefangen und wieder eingeleitet. Genau, zugesetzt. Genau. Ja, dann machen wir das. Dann fangen wir damit an. Und wie gesagt, ich meine, das heißt, ist dann nicht ein Perlwein, aber da muss man genau nochmal die Definition anschauen. Obwohl er perlt. So, nehmen wir mal einen kleinen Schluck. Und das ist hier, also wir müssen natürlich jetzt auch verraten, was es ist. Hartmann, weißer Secco heißt der. Aus Kierweiler, also aus der Südpfalz. Ja. In der Nähe von Edenkoben, wo wir weniger sonst unterwegs waren, vielleicht etwas weniger als in der Nordpfalz, wo natürlich der Sommer noch ein bisschen stärker wirkt. Und das ist ein Cuvée. Ich habe es auch verlinkt, aber da steht eben Jahrgang 2020. Nun weiß ich nicht, ob es daran liegt, dass die ihre Website nicht aktualisieren oder dass man uns tatsächlich im Weinpaket für 2021er Weine 2020er Weine untergejubelt hat. Es steht eben auch kein Jahrgang auf der Flasche. Möglicherweise ist das aus verschiedenen Jahrgängen sogar gemischt. Es besteht aus Riesling, Müller-Thurgau und Gewürztraminer. Man kann sich schon vorstellen, warum Riesling für die Säure, Müller-Thurgau und Gewürztraminer für den Geschmack. Also Müller-Thurgau vielleicht für den Rest zu viel Gewürztramine, für den fruchtigen Geschmack. Ja, es riecht nach Gewürz. Nach Gewürztramine, ja. Das ist deshalb wollte ich eigentlich nicht so gerne damit anfangen, aber du hast es jetzt entschieden. Aber schöne Säure durch den Dressing. Oh ja. Ja, wirklich. Oh ja. Wirklich ganz hervorragend. Ganz hervorragend. Rundes Cuvée. Also auch natürlich. Die Cuvée, eine runde Cuvée. Rundes Cuvée, genau. Durch den Müller-Thurgau hast du natürlich auch viel in der Nase, muss man sagen, der ist sehr dominant. Ja. Aber im Geschmack ja. kommt am Anfang der Müller-Thurgau und dann der Riesling, da merkt man. Also man braucht ja auch ein bisschen Säure, braucht man ja, und das ist, glaube ich, hier ganz gut. Mhm. Also es ist anfangs sehr frisch und dann kommt das halt. Das ist gekonnt, ja. Und dann kommt quasi so ein bisschen der Säureabgang, der das so ein bisschen bedeckt von dem Müller-Thurgau. So, BASF schreibt dazu. Mhm. Die Pfalz ist eine Region der Superlative. Zwar ist sie mit 23.000 Hektar bloß die zweitgrößte Weinregion Deutschlands. Welches ist die größte? Rheinhessen. Genau. Doch findet sich hier die größte Anbaufläche für Riesling weltweit und auch die größte Fläche für rote Rebsorten in Deutschland. Die Lebensader der Region ist die Deutsche Weinstraße, die sich von der französischen Grenze im Süden bis nach Bockenheim im Norden erstreckt. Die sanfte Hügellandschaft ist ein wahres Paradies für Reben, vielfältige Bodenarten und von Buntsandstein über Kalk bis hin zum Schiefer verleihen den Weinen Individualität. Im Regenschatten des Pfälzer Waldes, der feuchte Winter aus dem Westen abfängt, geben rund 2000 Sonnenstunden jährlich den Pfälzergewächsen ihren typischen Charakter. Ja, mal wieder was gelernt. Beziehungsweise eigentlich wussten wir das also schon. Ja, jetzt hätte ich natürlich gerne gewusst, dass man das hier bei dem Hartmann-Wein so schreibt, ist ja ganz schön und gut, aber jetzt hätte ich auch gerne gewusst, ob nun gerade in Kirchweiler die welche Bodenart da vorherrscht. Das weiß man nicht. Also noch was zum Wein. 11% Alkohol, also relativ sanft und wirklich sehr feinperlig, gut trinkbar. Ich sagen, auch kann man natürlich so schön im Empfang machen oder auch als Aperitif, aber ich denke, den könnte man sogar zum Essen trinken. Mhm. Also ich weiß halt nur, eine der bekanntesten Lagen in Kirchweiler ist der Mandelberg, das weiß ich, und der hat typischerweise sehr kalkhaltigen Quarzstaub und Lehm, ganz viel. Also da hast du halt diese typische Mischung. Du hast halt diese kalkhaltige Lehmböden. Lehm hält natürlich sehr warm, sehr lange die Wärme. Gell? Mhm. Der Kalk gibt natürlich dieses Mineralische mit ab. Ist also gerade, wie gesagt, jetzt die spezielle Lage ist natürlich sehr, sehr, sehr toll. Also, aber ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das jetzt die weiter breitesten Lage dort ist. Also in den Lagen des Lehm und Quarz da sehr, sehr groß ist oder ob das halt jetzt nur speziell am Mandelberg ist. Das kann ich natürlich nicht sagen. Ja. Nein, ich denke, es wird überall ähnlich sein. Also der Winzer heißt Christian Hartmann und ich habe das auch in die Links geschrieben. Leider gibt es da relativ wenig Informationen zu den Weinen auf der Webseite. Sind da zwar aufgelistet, aber ja. Und auf der Seite von der BASF stehen halt hier nur diese Allgemeinplätze über die Pfalz, die man ja auch gerne erfährt, aber naja. Ja. Aber ich denke, wirklich für so ein Seco, ich bin ja sonst nicht so der Seco-Freund. Kann man ganz gut trinken, oder? Aber kann man ganz gut Sommer trinken. Sommer jetzt gerade. Es ist wirklich ein Sommerwein. Und es ist eben nicht so wie die italienischen Seccos, die ja sehr säurebetont sind. Ja, die so ein bisschen brennen, gell? So im Hals. Ja, ja. Dieser ist halt wirklich ganz, ganz harmonisch. Ja. Also sehr schön ausgebaut. Und da habe ich auch eine sehr gelungene Cuvée. Mhm. Ja, also Weißwein-Cuvée ist ja sowieso noch mal ein bisschen schwieriger. Ja, es ist immer schwierig, die richtige Mischung zu finden. Aber finde ich hier sehr angenehm. Kann man wirklich gut trinken. Also die Flasche, ja, goldenes Longcap, schönes Etikett, so ein bisschen mit Relief. Mhm. Und da drauf ist dann auch so ein Ritter mit Brille abgebildet. Das soll wohl der Winzer in Ritterrüstung sein. Mhm. Also es könnte Ähnlichkeit bestehen, ist aber sieht ein bisschen aus wie eine Kinderzeichnung. Und das in dem Wappen und dann steht ganz groß Hartmann. Hinten sind dann noch ein paar weitere Angaben gemacht, also wie viel Alkohol er enthält. Das Ganze so eine grünliche Burgunderflasche eigentlich. Ja, stimmt, das ist eine Burgunderflasche. Ja. Es kommen dann noch zwei Burgunderflaschen und zum Schluss so eine elsässische Flasche. Ja, genau. Farbe ist relativ hell und wie gesagt sehr feinperlig. Deutlicher Riechwein durch den Müller-Thurgau, aber vom Geschmack her sehr ausgewogen zwischen Säure und Restzucker. Also rundweg, rundum empfehlenswert. Wie viel Prozent hat er gehabt? 11%. 11%, okay. Ja, das lässt sich, glaube ich, ganz gut wegtrinken. Ja. Ja, jetzt hast du natürlich jetzt die Flasche, zum Glück hat die Longcap, kann man ja gut zuschließen, also zudrehen. Das heißt, gegebenenfalls die Kohlensäure bleibt erhalten, aber das sollte man auch relativ schnell trinken. Schnell trinken, genau. Aber der trinkt sich gut. Also wenn du den mitnehmen wirst, wird der schnell weg sein. Wenn du ihn nicht mitnimmst, dann nehme ich ihn weg, wird er auch schnell. So oder so, er wird schnell weg sein. Ich habe mal ganz kurz zu dem Terroir in der südlichen Weinstraße, habe ich mal die südliche Weinstraße-Webseite verlinkt. Und dementsprechend kann man auch mal nachlesen, was für verschiedene Böden da sind. Natürlich jetzt nicht speziell jetzt für diese Lage, aber dass man mal einen Eindruck gewinnt, was für Böden das sind und was das auch dann bedeutet für die Weine. Also klar, der Boden macht natürlich einen Teil des Geschmacks mit aus. Das sind natürlich die viele Faktoren, ne? Naturprodukt, klar, aber der Boden ist schon halt sehr, sehr signifikant. Ja, gut. Dann würde ich sagen, wechsel mal zum ersten Wein. Du hast ja auch heute das passende T-Shirt an, ne? Genau. Du hast die Novinophobie. Ja. Angst, dass der Wein ausgeht. Genau, das ist ein Geschenk von Peter. Und dann habe ich gedacht, ich ziehe das heute mal an. Es fiel mir gerade heute früh in die Hände. Und das ist sicherlich ein guter Anlass heute auch. Genau, für einen schönen Sommerwein. Ja. Ja, was geht man jetzt als nächstes ins Glas rein? Als nächstes kommt ein weißer Burgunder trocken, 2021, steht es auch drauf. Anbaugebiet Nahe, also ein Anbaugebiet, was wir eigentlich noch nie hatten hier. Ja. Es handelt sich um einen weißen Burgunder, wie schon gesagt, Pinot Blanc. Und es ist diesmal ein VDP-Wein, also schon was Gehobenes, Verband der deutschen Prädikatswinzer. Ein Gutswein eben. Kruger Rumpf ist der Winzer. Ich mach's mal also auf. So ein schönes blaues, so pastellblau ist das Longcap. Also hier ist ein Gutswein in der Klassifikation von VDP. Das muss man vielleicht nochmal ganz klar dazu sagen. Ich verlinke es auch nochmal. Ich weiß immer nicht, ob der Gutswein oder der Ortswein. Genau, der Gutswein ist quasi die Einstiegsqualität im VDP im Weingut. Dann kommt der Ortswein, dann kommt die erste Lage und dann kommt die große Lage. Das sind so die verschiedenen Qualitätsstufen. Da gibt es auch bestimmte Rahmenparameter, was die verschiedenen Qualitätsstufen auch mitbringen müssen. Und es gibt da auch eine Abstimmung, was dann so die Qualitätsstufen preislich einsteigen dürfen. Natürlich ist es immer dann auch sehr unterschiedlich, aber in der Regel, wenn man VDP-Weingut eine Flasche hat, sind schon ein paar Parameter, sag ich mal, kontrollierter. Es ist immer ein ganz guter Indikator für Qualität, aber ich würde mich darauf nicht verlassen wollen. Ja, man muss es schon probieren. Genau, man ist auch weiß man mehr. Ist auch ein Ökosystem außenrum, das ist so ein bisschen wie alle Siegel. Wie gesagt, es gibt auch gute Weine oder Spitzenweine, die kein VDP-Weingut sind. Das sollte man sich halt einfach mal probieren. Also, wie gesagt, ein guter Indikator ist es. Ansonsten würde ich sagen, probieren wir es. Ich glaube, unser Essen ist gerade gekommen. Zwei Minuten weg. Alles gut. Ja, da werde ich jetzt mal mit auch mal trinken. So. Eine Burgunderweißer Sorte. Ja. Weißer ganz typisch, würde ich sagen. Ja. Burgunder. Auch, also eine sehr helle Farbe. Oh. Noch heller als der vorher. Auch ein bisschen perlig. Ja. Und ein noch sehr ganz typischer Geruch eigentlich. Also obwohl Weißburgunder ja immer ein bisschen schwach ist im Geruch und auch schwach im Geschmack, kann man deshalb gut zu Fisch trinken, hat dieser hier doch einen relativ typischen Geruch. Ich nehme mal einen Schluck. Ja, der ist fast so perlig wie der Secco. Würde man als Secco verkaufen können. Ja, sehr leicht, muss ich sagen. Sehr leicht. Ja. Hat mehr Säure, stärker Säure betont. Mhm. Und etwas alkoholischer auch, 12,5. Aber so ein bisschen Richtung Quitte, Aprikose, grüner Apfel, sehr reifer Apfel, Nüsse, so ein bisschen. Ja, grüner Apfel ist ja eher Riesling, aber. Aber hier finde ich es aber schon. Bisschen ist es drin. Ja, bisschen ist es drin. Ein bisschen ist es drin. Nuss, so Walnuss, so ein bisschen dieses, zum Schluss diesen Nachgeschmack. Bisschen nussig, das stimmt. Quitte. Quitte passt gut. Und ich glaube, so eine richtig harte Aprikose, weißt du, die man so richtig noch so richtig saftig ist. Ja. Ja. Und genau, also sehr, sehr, sehr elegant finde ich den auch. Und sehr leicht. Ist ein eleganter Wein und wirklich wird gut zum Fisch passen. Also man kann auch andere Weine zum Fisch essen. Und es gibt ja, ist ja auch die Frage, wie der Fisch zubereitet ist. Aber. Also den könnte man sogar noch zum Karpfen trinken. Ja, das geht auf jeden Fall. Ja. Weißburgunder in Deutschland, ungefähr Rebfläche im Gesamten, so von der Gesamtweinfläche in Deutschland sind so 5-6%, je nachdem, was für Zahlen man vertraut. Also schon auch keine unbekannte, also keine Nischensorte, ist schon so auch eine sehr, sehr, sag ich mal, breite Sorte. Ich finde, sie entwickeln sich geschmacklich immer mehr, werden immer breiter. Früher waren das immer so flache, nichtssagende, ist okay, aber also sehr unspannend. Es wird hier spannender, das stimmt schon. Und liegt vielleicht auch daran, dass die sich hier auch besonders viel Mühe geben. Vielleicht noch was zum Boden. Wir haben hier natürlich Lösboden. Und und das ist sicherlich auch der typische Boden für die Nahe. Und im Grunde ist der Weißburgunder hier auch sehr traditionell. Also in den 50er Jahren schon, schreibt hier der Winzer, der Vater und Großvater, und vor allen Dingen der Großvater, hier Weißburgunderreben angebaut. Und das ist also hier tatsächlich der Traditionswein des Weinguts. Also auch wenn jetzt Gutsweine eben in dieser Kategorisierung an der unteren Stelle sind, ist das dennoch etwas, was man immer vorzeigen will. Und deshalb war das sicherlich auch im Genusspaket der BASF. Und auch die Flasche macht ja was her. Ich hatte schon vom Longcap gesprochen. Das Etikett ist weiß, in goldener, erhabener Schrift, Kruger Rumpf. Dann darunter das Familienwappen, ohne Farben, aber so ein bisschen erhaben. Da steht noch 1708 drumherum. So alt ist halt dieses Weingut schon. Und dann eben weißer Burgunder, trocken. Und die Rückseite enthält dann ganz prosaisch hier nochmal die Hinweise, Jahrgang, VDP-Klassifizierung, Gutswein, Adresse, Nummer, 12,5% Volumen. Das steht sogar mit Punkt statt mit Komma, während 0,75 Liter. Mit Komma. Mit Komma steht und ein großes L, was eigentlich auch nicht korrekt ist. Aber wir wollen das nicht vertiefen. Aber hast gesagt, das ist Ausbau ein Stück im Holzfass und dann Edelstahl. Ja, gut, dass du das noch ergänzt. Ja. Genau. Im Holzfass ausgebaut, aber nur kurz. Vor allen Dingen halt Edelstahl, im Edelstahlfass, und man merkt eigentlich die Holznote. Also ich würde mir vielleicht einbilden, diese Walnussnote, die könnte man sich denken, dass es vielleicht gegebenenfalls aus dem Holzfach kommen könnte. Aber ich glaube, das ist schon wirklich dann eine extreme Feinheit, die ich jetzt hier vielleicht auch mal im Kopf habe. Ich weiß es nicht, aber ich würde mir das weiß einbilden. Man nicht genau. Das könnte aber sein, ja. Ja. Also sehr schön. Also wirklich ein schöner Wein. Also kann man wirklich empfehlen, vor allen Dingen Jetzt auch beim zweiten Schluck, er hat auch einen gewissen nachhaltigen Geschmack. Es bleibt nach dem Abgang noch etwas, was für Weißburgunder eher untypisch ist. Das stimmt. Also ich habe viele Weißburgunder, die trinkt man, die sind weg. Genau. Und hier bleibt was. Also da gebe ich dir voll und ganz recht. Also das ist auch was ich jetzt auch ein bisschen überrascht war, weil meistens, also viele Weißburgunder, die du so kriegst, sind einfach flach. Das ist einfach, darum kannst du die auch gut zum Essen trinken, ja. weil die haben also keinen großen Nachgeschmack, die sind nicht sehr breit, die kannst du gut als Begleiter nehmen. Aber hier, den kannst du auch wirklich sehr, sehr gut als Standalone-Wein benutzen und ist dementsprechend hat eine gewisse. Ja, also ich hätte das bei einer Blindverkostung nicht gedacht, dass das Weißburgunder ist. Ich auch nicht. Da habe ich eben doch andere Vorurteile. Mhm. Ich hätte fast gedacht, könnte Grauburgunder sein. Ja. Ja, also wirklich schön. Ja, dann vielleicht noch ein kleiner Fun-Fact zu Weißem Burgunder. Deutschland ist das größte Anbaugebiet für Weißen Burgunder. Mhm. Italien dicht gefolgt, also Deutschland so ungefähr 3.900 Hektar, Italien ungefähr so 3.100 roughly, dann Österreich mit knapp 1.900, Frankreich mit 1.200 und dann ist schon weit über unter 1.000. Dementsprechend doch wirklich eine Sorte, die wirklich sehr, sehr stark in Deutschland und Italien zu Hause ist. Ja. Gut. Dann ist jetzt die nächste Frage. Lieber Silvaner oder lieber Chardonnay zunächst? Ich würde sagen, der Chardonnay wird am flachesten sein. Ich würde mit dem Silvaner, glaube ich, weitermachen. Okay. Silvaner. Silvaner ist der typische Wein Frankens und das ist tatsächlich ein Winzer aus Unterfranken. Mhm. Aus Escherndorf an der Mainschleife, idyllisch gelegen. Das ist jetzt eine etwas längere Flasche, also so Elsässer Weinflasche. Rainer Sauer ist der Name des Winzers. Silvaner Muschelkalk 2021 aus Escherndorf. Ist auch VDP. Mhm. Ortswein, also jetzt schon die nächste Stufe. Grau. Ein graues Longcap, auch elegant. Oben nochmal Rainer Sauer in erhabener Schrift drauf. Sieht auch edel aus. Die Flasche ist bräunlich. Ich würde sagen 12% Alkohol. Könnte sein. Ich gucke nach. Restzucker 1,8 Gramm. Achso, du hast da gleich die Statistik. Genau. Die haben wir auch verlinkt. Genau. 1,8 Gramm Restzucker. Also sehr wenig. Sehr wenig. Säuregehalt 6,1. Also wird sicherlich etwas trocken und typischer Silvanergeruch. Man erkennt es schon, wenn man dran riecht, denkt man an Franken. Sehr heller Wein. Ja, wieder. Sehr hell, sehr, sehr hell. Wie alle, die sind alle sehr, sehr hell. Sehr hell, ja. Ja. Oh, sehr mineralisch zum Schluss. Ja, mineralisch. Anhaltender Geschmack. Aber auch typisch Silvaner. Also ganz typisch für die Gegend. Aber schön. Also auch gerade das Mineralische ist sehr ansprechend. Das kommt also das ist sehr, durch den Muschelkalk. Das ist sehr gut, ja. Muschelkalk. Ist vom Geschmack her irgendwie edel. Und zwar trocken. Ist auch nicht zu trocken. Also ist halt kein Riesling. Aber ist wirklich trocken, aber trotzdem sehr frisch durch dieses. Naja, ist ja auch ein sehr junger Wein. Sehr junger Wein, genau. Merkt auch sehr, sehr schön. Ja. Aber ich finde, am Anfang ist er sehr breit und dann wird er relativ schnell dünn. Ja, aber er hat ein bisschen Nachgeschmack. Er hat also Nachgeschmack, er ist nicht gleich weg. Also, das muss man schon sagen. Sehr bekömmliche Säure, muss man wirklich sagen, obwohl die ja doch, Anführungszeichen, doch sehr hoch ist. Aber doch, hätte ich jetzt nicht gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch da, gut gekühlt. Bei uns ist, glaube ich, jetzt schon 1-2 Grad zu warm. Ja. Aber wenn nochmal so richtig schön knackig kalt ist, kann man den richtig gut trinken. Also auch so ist er sehr lecker, muss man wirklich sagen. Regt an zum Trinken. Also, ich habe immer einen größeren Schluck genommen. Ja. Das ist, glaube ich, besser. Also da merke ich jetzt gerade, doch, der hält dann länger an, der wird nicht so schnell dünn dann. Ja, wirklich interessant. Mhm. Ja, Der Sohn von Rainer Sauer ist auch schon im Geschäft, ist der Kellermeister da, das heißt, also ist auch hier mit der Entwicklung des Weins betraut und ist Diplom-Oenologe oder Önologe. Ja, und hat viel Erfahrung von außerhalb Frankens mit eingebracht und ist sogar schon 2011 Jungwinzer des Jahres gewesen. Okay. Also kann ich ja gar nicht mehr so jung sein, wenn er 2011 Jungwinzer des Jahres geworden ist. Genau. Das ist auch schon so 11 Jahre her. Ja. Und klingt aber gut, ja. Nee, ist wirklich, wirklich ein schöner Wein, muss man wirklich sagen. Rundum. Also ich meine, Silvana ist oft so ein bisschen, finde ich, ein bisschen flach. Also ich habe gerade einen Silvana vorgestern aufgemacht, der auch nicht günstig war, aus Franken, den ich dann zurückgestellt habe in den Kühlschrank und mir gedacht habe, vielleicht mal zum Kochen verwendet. Ja, kenne ich dieses Gefühl. Und dann habe ich einen Pfälzer Wein aufgemacht, Riesling Kabinett. Hier ist natürlich auch schon mal. Ja, von Dr. Deinhardt. Mhm. Und der war so schön. Oh, ja. Du hast gedacht, der legt zum Trinken ein und dann zum Kochen. Genau. Und hier habe ich aber jetzt das Gefühl, dass es ein gelungener Silvaner ist. Den könnte ich auch trinken. Den könnte ich wirklich trinken. Ja. Ich finde, der hat was. Also der hat was. Hat was. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt den ganzen Abend dran trinken könnte, aber so jetzt finde ich jetzt für diese paar Probierschlucke, die ich jetzt genommen habe, sehr interessant. Ja, interessant. Interessant, muss man sagen. Ja. Ja, doch. Also die Familie Sauer kann, versteht die Handwerk. Genau, macht nicht nur saure Weine, sondern kann es auch. Ja, der Name ist natürlich häufig in Franken. Wobei Sauerbier vielleicht noch schlechter klingt als sauer Wein. Ja, das stimmt. Also ich muss sagen, auch nettes Anwesen. Also sieht, hab auf der Homepage gerade mal raufgeguckt. Ich würde sagen, eher so in dem Bereich moderne Vinothek, auch modernes Gebäude, also viel mit Holz, viel mit sichtbare Flächen, die mal irgendwie dann unverputzt sind. Das sieht schon sehr, sehr stylisch aus. Also muss man wirklich sagen, hat ein Händchen. Auch das Etikett finde ich ganz gut mit diesem angerissenen. Ist oben so angerissen. Also so mäßig, als ob es halt abgerissen wäre und an der Seite auch. Auch die so ein bisschen grau in grau alles gehalten, mit verschiedenen Grautönen gearbeitet. Sieht natürlich auch sehr edel aus. Ja. Sehr moderne, sehr klare Schrift. Und die Rückseite halt nochmal dann. Aber auch das ist schön, weil das so ein kleines Etikett ist auf der Rückseite. Finde ich auch sehr geschmackvoll. Also finde ich auch gut. Also auch mit diesem dunkelgrauen VDP-Kopf, das sieht auch schon wirklich sehr edel aus. Kann man wirklich sagen, ist ein schönes Design. Also ich glaube, das sieht auch im Regal schon ganz ordentlich aus. Ja. Ja. Nee, das ist wirklich, wirklich schön. Also muss man sagen, die kennen sich aus. Wir gehen zurück in den Pfalz. Ja. Sehe ich gerade. Wir fahren jetzt nach Kindenheim 67271. Also doch irgendwie vor der Pfalz. Das ist die Nordpfalz. Ja, ganz im Norden. Das ist nördlich noch von Grünstadt. Okay. Also nördlicher geht es schon fast. Okay. Naja, doch, Bockenheim geht es aber nicht. Das ist ja da. Das ist nicht der direkt neben Bockenheim. Ah, okay, verstehe. Das liegt ja westlich von Bockenheim. Okay, verstehe. Jetzt das Weingut Neiss ist ein Chardonnay trocken aus 2021 mit 12,5%. Flasche ist ein weißes Etikett. Burgunderflasche, genau, weißes Etikett. Mit blauen Schriftzug Neiss, auch ein bisschen geprägt. Dann das Logo, was so ein bisschen in Blau und Gold eingefasst ist. LN, ich denke, das wird irgendwie der Vorname sein, LN, oder? Irgendwie irgendwas mit Ludwig Neiss oder sowas heißen. Neiss, ja. Und dann Neiss, N-E-S-S. Genau, dann 2021 Chardonnay, Achtung, trocken vom Kalkstein. Und dann steht drauf, hier auf der Flasche ganz unten, Safe Climate CO2 Neutral. Also scheinbar ist der Wein CO2-neutral hergestellt worden. Es geht auch hinten weiter auf dem Etikett, da gibt es ein paar Hinweise. Das ist ein Fair and Green Etikett ist drauf, ein CO2-neutrales Produktetikett ist drauf und dieser Wein ist vegan zertifiziert. Das heißt, die Klärung und die Filterung des Weines passiert also nicht über tierische Zusätze, sondern wird dann über ein anderes Verfahren gemacht. Ich bin gespannt. Ja. Chardonnay. Also auf der Webseite steht gleich ganz oben CO2-neutral. Also darauf legen sie wohl besonderen Wert. Man sieht das Winzer-Ehepaar, die beide so aussehen, als würden sie gut leben. Und im Hintergrund die Weinfässer. Also das ist schon auch eine schön gemachte Seite. Da sieht man so ein Bild vom Weingut. Einmal im Sommer, einmal im Winter. Dann wird hier noch was geschrieben von alten Reben. Mhm. Und vom Kalksteinboden, da steht ja auch drauf, Muschelkalk, da bin ich, nee, Moment, steht nicht drauf. Nein, nein. Nee, nee, Entschuldigung. Nein, doch, hier vom steht Kalkstein. Drauf. Vom Kalkstein steht drauf. Steht drauf. Und genau diesen habe ich nicht gefunden. Der muss wohl ein Exklusivprodukt sein. Für die BASF exklusiv wieder, ja. Und selbst auf der BASF-Seite findet man ihn nicht. Das ist also ein Exklusivprodukt für unsere, Genuss- unser Genusspaket. Paket. Aber er hat noch einen, er hat zwei Lagenweine, den Chardonnay Bockenheim, also ist ein Chardonnay, das müssen wir auch noch dazu sagen, den Chardonnay Bockenheim und der sieht fast genauso aus. Und dann gibt es noch einen Chardonnay, noch einen anderen Chardonnay, Schlossgarten, glaube ich. Das ist dann Topwein. Und hier steht nichts drauf, steht nur Kalkstein, aber die Böden dort sind immer mit Kalkstein. Das schreibt er ja auch auf seiner Webseite. Ja, also ich bin gespannt. Interessant ist, ja, probier mal. Ich sage mal ein bisschen sehr was dabei. Interessant ist, dass sie sich an der Qualitätspyramide sehr stark an VDP orientieren. Ist ganz interessant. Also ist ja nicht schlimm, aber auch, sage ich mal, die VDP-Pyramide da quasi genommen haben. Und auch in der Klassifizierung von Gutsweinen und Ortsweinen sprechen. Dann Lagenweine. Natürlich dürfen sie es dann nicht erste Lage nennen oder große Lage, sondern bei denen heißt dann die oberste Weinqualität Spitzenweine. Mhm. Und genau, das ist so bei denen die Klassifizierung, was ich ja total okay finde. Also es ist kein Problem damit, wenn man sich daran orientiert. Ist, glaube ich, auch für viele Kunden auch einfacher zu verstehen. Mhm. Das ist, glaube ich, eine Orientierung zu geben, ist ganz gut. Ja, und jetzt ist der nicht so sehr ein Riechwein, was mich überrascht. Denn Chardonnay ist eigentlich ein Riechwein. Die Amis mögen das ja, dass der so ein bisschen riecht. Ja, ja. In der Nase muss der so ein bisschen. Aber ich finde, der riecht nicht so stark. Aber der Geschmack ist sehr ausgewogen. So zwischen Fruchtigkeit und Säure. Ja, so einen leichten. Wie soll ich sagen? Ja, Frucht ist schwierig zu definieren. Nietzsche oder so. Ja, das stimmt. Nietzsche. Ja, das stimmt, ja. Also, was mir auffällt, ist, nach dem ersten Schluck, als ich überlegt habe, nach was schmeckt es, war der Geschmack direkt wieder weg. Also, der ist wirklich sehr kurz. Ist nicht so anhaltend, das stimmt. Die anderen waren alle anhaltender. Es ist fruchtig und ausgewogen, das auf jeden Fall. Aber da ist ein bisschen was, also es schmeckt so ein bisschen holzig, als ob der mal Holz gesehen hätte oder zumindest einen Teil, Teil Holz gesehen hat. Dementsprechend, na doch, wenn ich einen größeren Schluck nehme, merke ich ein bisschen länger. Bleibt dann etwas. Bleibt ein bisschen, ich habe noch nach wie vor so ein bisschen leichte Holznoten auf der Zunge. Ja. Achso, ist draußen. Sozusagen. Also es sind gewisse Holznoten da. Ja. Aber sehr leicht. Ist auch ein bisschen, glaube ich, zu warm. Also Chardonnay ist ja auch eine Weinsorte, die kann man ganz gut runterkühlen. Ja, es war mal kalt, aber ja, klar. Jetzt ist schon so lange hier. So genau. Und genau. Also der normale Chardonnay von denen, ich habe gerade mal gelesen, der sieht ganz kurz barrik. Mhm. Also vielleicht ist diese Special Edition sieht vielleicht auch ganz kurz barrik. Ja, gab schon. Dementsprechend das, merkt man auch diese leichte Holzmund, das merkt man, genau, ja. Das leichte Holzmund dabei ist. Ja, also ist gut, also ich glaube handwerklich sehr gut gemacht. Ja, auf jeden Fall. Geschmacklich finde ich ein okay, also für mich persönlich, weil ich auch vielleicht nicht so ein starker Chardonnay-Fan bin, aber ist ein gutes Produkt, also ist lecker. Auf jeden Fall, das ist ein tolles Produkt und gerade auch so ein Sommerprodukt. Ja. Der Chardonnay ist an sich schon ein Sommerwein. Chardonnay haben wir, glaube ich, schon mal woanders besprochen, ist auch eine Burgundersorte. Wir bleiben also dem Burgunder durchweg treu hier. Mhm. Und ja, und manche mögen den nicht so, weil der so ein, weil die Geschmackskomponenten oft so ein bisschen ins Richtung exotische, ja, in die Richtung exotisch fruchtig gehen. Deshalb finde ich das mit dem Litchi auch sehr passend. Mhm. Aber ich finde, kann man mal trinken, gerade im Sommer und gerade wenn man sowas auf der Terrasse trinkt, also jetzt nicht zum Essen. Ja. Im Essen ist es immer schwierig, da muss man dann vielleicht dazu irgendwie sowas Asiatisches, genau, oder so essen. Genau. Ja. Aber so auf der Terrasse gibt es kaum was Besseres. Und ja, auch hier durch diese Ausgewogenheit zwischen Säure und Frucht ist das sehr angenehm. Mhm. Ja, auch schöne Flasche oben auch nochmal so erhaben. Genau, geprägt so ein bisschen, ja, und also sehr schön. Finde ich auch sehr schön, gemacht. Die Flasche, ja. Ja. Hm. Also das Logo persönlich finde, das fällt so ein bisschen raus. Dieses LN mit diesem wirklich alten, hat so ein bisschen alten Jugendstil Logo. Oder genau. Art Deco Form, die Buchstaben. Und da wird es ja wieder klar, die dann Formsprache klar, ja, ist so ein bisschen die Verbindung zwischen alt und neu. Mhm. Ist okay, also wäre jetzt vielleicht, ich hätte vielleicht, wenn man jetzt wirklich den Rest dann wirklich so unten so modern und klar macht, mhm, hätte ich vielleicht nochmal das Logo in irgendeiner sterilisierten Form genommen oder zumindest nicht diesen Goldrand außen, mhm, weil das sieht dann so ein bisschen im Gesamtpaket ein bisschen altbacken aus, als ob dieses quasi alte Logo mit dem neuen Logo sich nicht so richtig gut verbinden, mhm, lässt. Aber gut, das ist jetzt auch wirklich mein persönliches Empfinden und auch wirklich Geschmackssache. Damit ist wirklich kein Problem. Ja. Ja. Wenn man sich so die Bilder anguckt zu dem Wein auf ihrer Instagram-Seite, ist genau das, was wir gerade gesagt haben. Chardonnay zu asiatischer Küche. Da sieht man so ein bisschen, ich würde sagen, das ist eine Curry-Variante, die sie da essen. Mit halt dem Chardonnay dazu. Ich glaube, als Essensbegleiter auch ideal. Mhm. Und ja, das ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz vernünftig. Mhm. Ja. Ja, das ist schön. Eigentlich, ja, also rundum, was ist dein Fazit? Also rundum merkt man, dass einfach, es gibt viele schöne Sommerweine, das ist einfach so. Das ist, man kann in der lauen Abendsonne wirklich ein schönes Glas kalten Weißwein problemlos auch gut genießen, vielleicht auch mal zwei. Jetzt zu 2021? Also jetzt spitzenmäßig, also gefällt mir gut. Also habe keine großen Beschwerden oder Ausfälle, die ich hier zu verzeichnen habe. Dementsprechend echt klasse. Von den vier angepriesenen bzw. verkosteten Weinen muss ich sagen, am meisten überrascht war ich vom weißen Burgunder, muss ich ganz ehrlich sagen. Hätte ich ja jetzt nicht gedacht, dass mich das so jetzt irgendwie so. Dem stimme ich zu, ja. Dem doch dann so überraschend gut finde. Der hat mich sehr überrascht, ja. Wo ich nicht der Weißburgunder-Fan bin, hat mich das sehr überrascht. Mhm. Aber es gibt, glaube ich, noch was anderes, was mich beeindruckt hat. Der Seko hat mich sehr beeindruckt. Ja, mich das auch. Wollte also ich der sagen. Seko, der Seko ist so beeindruckt. Also der Hartmann weiße Seko kann ich doch wirklich sehr empfehlen. Mhm. Der Chardonnay, okay, muss man sagen. Ja. Und der Silvaner, würde ich sagen, ja, also ein Silvaner aus der Region schmeckt genauso. Mhm. Da finde ich das Flaschendesign und die Idee dahinter ganz gut. Ja. Aber ich würde sagen, den kriegst du überall sonst auch. Muss jetzt nicht vielleicht der sein, aber ja, es ist wirklich ein sehr, sehr netter Wein. Ja. Muss man wirklich sagen. Ja, also sehe ich ziemlich genauso. Also mich hat auch der weiße Burgunder positiv überrascht, weil der doch mehr hat als ein weißer Burgunder. Mhm. Und aber mein persönliches Highlight wirklich, wo ich sagen muss, das war das Beste, war tatsächlich der Seco. Ich bin nicht der Seco-Fan, deshalb ist das wirklich ganz überraschend. Ich fand den wirklich toll. Also das ist ein Cuvée, was sich tatsächlich gewaschen hat. Also das ist wirklich klasse. Ich lese jetzt gerade die Empfehlung zu dem Cuvée. Gibt es ja auf der BASF-Seite im Shop eine Empfehlung. Fand ich, das passt auch super. Ich habe mir das gerade mal so ins Gedächtnis gerufen. Sie empfehlen Wildkräutersalat mit Entenbrust und Ananas. Mhm. Das heißt, ein bisschen wirklich was sehr, sehr Erdiges, also durch den Wildkräutersalat, also sehr kräutrig, also sehr salatig, also sehr pur. Mhm. Und dann die Entenbrust, was so ein bisschen ausgefallener ist und das Ganze aufgepeppt mit so einem süßen Ananasfrucht, glaube ich, das ist ganz gut. Also jetzt auch im Nachhinein nochmal, also wirklich ein toller Wein. Ja, wir nehmen nochmal einen sekundären Schluck. Ich finde auch, wenn du den so an die Nase ansetzt oder an den Mund, dann kommt direkt der Geschmack irgendwie rausgeschossen. Der hat eben alles. Also wie gesagt, sehr hell und der Farbe her, wie die anderen auch, da nehmen die sich alle nichts. Aber der hat schon was in der Nase dann. Also vor allen Dingen den Müller-Thurgau riecht man. Und dann kommen halt diese starken Geschmacksnoten durch, also vom Gewürztraminer und eben auch vom Riesling. Also Säure und nochmal dieser Gewürztraminer-Geschmack, das ist einfach sehr gelungen. Ja. Also kann man, auch als Zusammensetzung kann man das grundsätzlich, glaube ich, empfehlen. Ja, ja. Ja, denn der Gewürztraminer hat oft nicht dieses Säurespiel. Riesling ist oft eben, dem fehlt die Fruchtigkeit. Ja. Und dann auch ein bisschen Müller-Thurgau dazu für die Nase. Das ist eigentlich eine super Kombination. Ja, das also kann ich nur empfehlen. Und ich habe gerade mal geguckt, was die Preisgestaltung ist für diesen. Ach. Der liegt bei 5,60 €. Ja, das ist wirklich. Also für so, die sind ja alle in der Preislage. Ja. Aber für sowas Außergewöhnliches, für den Preis kann man überhaupt nichts sagen. Ja, gar nichts. Ja. Also finde ich extrem fair. Ja. Also extrem, extrem fair. Mhm. Und es hat auch nur 11%, kann das sein? Ist der der hat nur 11%. Der ist sehr gut. Sehr, sehr alkoholarm. Das ist gut. Und viel Zucker dürfte er auch nicht enthalten. Also wenn man eine zweite Warnung Zucker hier nimmt, dürfte sich das auch in Grenzen halten. Ja. Also würde ich sagen, lohnt sich. Lohnt sich, denke ich auch. Muss man sich auf jeden Fall merken. Ja. Schöne Auswahl. Ja, schöne Auswahl. Wirklich sehr schöne Auswahl. Also wie gesagt, wir müssen uns jetzt bei BASF nicht bedanken, weil wir es bezahlt haben, aber die Auswahl ist gut. Ja, die Auswahl hat es in sich. Also ich muss sagen, gut kuratiert, muss man wirklich sagen. Ja. Also ich bin auch jedes Mal überrascht, was die da so sich einfallen lassen. Das ist echt schon. Das können die. Ja, das ist. Ja. Sind da schon, sage ich mal, Profis am Werk, zum Glück. Zum Glück. Ja, gut. Was haben wir dann demnächst? Naja, wir haben viel Wein noch zu verkosten. Ja, wir haben viel Wein. Wir sollten vielleicht aber auch mal zwischendrin was Essbares nochmal machen. Wir haben auch noch viel Schokolade hier liegen. Ob die dann noch essbar ist, ist die andere Frage. Mhm. Weil die tatsächlich das Verfallsdatum schon erreicht. Echt? Okay, ja, stimmt. Ja, stimmt. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir in der nächsten Folge weitermachen. Ich habe noch so 2-3 Ideen, was vielleicht jetzt für den Sommer auch noch ganz ideal ist. Genau. Ja. Dann lass uns mal, Termin haben wir gesetzt, zur nächsten Folge dann unsere Zuhörer mal überraschen. Gut, dann schauen wir mal, was kommt. Super. Dann vielen Dank. Also vielen Dank. Bis dann. Und tschüss. Tschüss.